Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 34, Vers 17 bis 19. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er wird die Erinnerung an sie auslöschen. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht, und rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Gott segne dieses Wort. In schwierigen Lagen. In diesem Bibeltext hier aus dem Psalm 34, Davids Psalm aus dem Alten Testament, lernen wir mehr, wie Gott wirkt in schwierigen Lagen. Und hier schreibt uns also, lässt uns David wissen, dass eben sich unser Herrgott Gott gegen die wendet, die Böses tun. Also das heißt also, wenn Leute ihn nicht anerkennen als Herrgott und ihm abgewandt sind, dann wendet er sich ab. Und die Einladung ist aber, wo es dann eben für uns ist, der Herr hört sein Volk. Und sein Volk bezieht sich hier nicht nur auf die Israeliten, die hebräische Gemeinde, sondern uns auch heute. Alle Menschen, die zu Christus kommen, als reuige Sünder und bekennen und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen. Und das ist hier die Einladung, denn in schwierigen Lagen in unserem Leben haben wir so viele, wir nennen das manchmal Höhen und Tiefen, aber wir haben oftmals Schwierigkeiten, Situationen, wo wir wirklich überwältigt sind und nicht weiter wissen. Wenn wir verzweifelt sind, da haben wir dann eben die Bestätigung hier aus dem Psalm, dass uns der Herr, also Gott, nahe ist und dass er uns rettet, wir sogar, die den Mut verloren haben. Ja, also wenn wir Mut. Wir haben nur so viel Mut in unserer eigenen Kraft und Stärke. Und die Einladung ist hier, uns zu Jesus Christus nicht nur zu bekennen, aber in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und er hilft uns dann in schwierigen Lagen, die schwierigsten Lagen, die man sich vorstellen kann, zu überwinden. Das stellt sich immer unterschiedlich dar. Das ist nicht immer so, wie wir das erwarten. Und auch der Zeitrahmen ist oft, meist anders. Aber wir können ihr vertrauen, dass Gott mit uns ist. Und in der Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium, im fünften Kapitel, Matthäus Kapitel 5, lest nochmal nach, wie unser Herrgott da wirkt und uns eben sagt, dass wir sogar gesegnet sind, wenn wir Schwierigkeiten haben. Ja? Denn Gott ist mit uns und das ist ganz wichtig. Das ist auch in Jesus Christus Namen, also ein Name aus dem Alten Testament ist Immanuel, Gott mit uns, aus dem Alten Testament. Und Jesus hat so viele verschiedene Namen, einfach weil das sind Lobpreisung und Anerkennung, wer er ist, als unser Herrgott, als unser Erlöser. Und er ist da, in schwierigen Lagen. Und für uns ist es wichtig, in die Bibel zu gehen, solche Versprechen wie auch hier im Psalm 34 zu erkennen, wahrzunehmen, zu Herzen zu nehmen und uns dann im Gebet an Gott zu wenden und auch still zu sein, ihm zuzuhören, was er uns in unsere Herzen spricht. Und das ist nur in der Bibel so, denn das ist Gottes ewiges Wort, ist nur in der Bibel. Und schaut mal, was er da macht in unserem Leben. Und wir wenden uns ab vom Bösen, wie wir in unserer Beziehung zu Christus wachsen. Und wir wenden uns ab von der Sünde auch. Und Gott hilft uns, denn wir haben hier sein Versprechen, dass er uns hilft, wenn wir verzweifelt sind. Und sogar wenn wir den Mut verloren haben, ist unser Herrgott immer noch da. Das ist so, weil sich Jesus Christus nicht verändert. Er bleibt konstant, gestern und heute. Und in aller Ewigkeit. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine Hilfe hier in schwierigen Lagen, wie du ja auch David hilfst und in unsere Erinnerung rufst, dass du alle, die zu dir kommen, als reuige Sünder, dass du uns hilfst und uns stärkst und hilfst. Und wir beten, dass alle Menschen in die Bibel gehen und diese Verse lesen und zu Herzen nehmen und ja, auch mal ein Vers ja, wieder und wieder lesen und mal gucken, wie du da in uns wirkst und in unsere Herzen sprichst. Und dass wir dann in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Jesus Christus, wachsen können. Und wir haben dein Versprechen, dass du bei uns bist. Und egal, wie du bist, in Not, Verzweiflung oder wenn wir den Mut verloren haben, du bist immer noch da. Und möge das uns helfen und stärken und ermutigen. Und wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheiten, die du uns in der Bibel gegeben hast. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.